Alle sind Römer. Terenz war nicht der einzige Karthager, der in Rom groß herauskam. Etwa 350 Jahre nach der Zerstörung Karthagos tat ein Karthager namens Septimius Severus etwas, das Hannibal, Batbal und Saponibal sehr erstaunt hätte. Und auch die Römer waren verblüfft. Was machte er? Lauschen wir dazu dem Gespräch von zwei römischen Mädchen, die wir uns ausgedacht haben. »Weißt du schon das Neueste?« fragte die Römerin Cassia. »Nein«, sagte Herodias, ihre Freundin. »Was ist los?« »Ein Karthager ist gerade Kaiser von Rom geworden.« »Was?« rief Herodias. »Wie kann das sein?« »Nun, seit der letzte Kaiser ermordet wurde, streiten verschiedene Generäle der römischen Armee darüber, wer sein Nachfolger werden soll. Und eben habe ich gehört, dass Septimius Severus sich durchgesetzt hat. Er ist jetzt Kaiser.« »Und woher kommt dieser Septimius?« fragte Herodias. »Seine Mutter stammt aus einer römischen Familie und sein...« »Ah, dann ist er also doch Römer. Hast du nicht gerade gesagt, er ist Karthager?« »Lass mich ausreden. Seine Mutter ist Römerin, aber die Familie seines Vaters ist karthagisch. Ich habe gehört, dass Septimius zu Hause phönizisch gesprochen und erst in der Schule Latein gelernt hat. Dann trat er in die römische Armee ein und stieg zum General auf.« »Unglaublich!« Herodias schnappte nach Luft. »Dieser Karthager wurde also ein römischer Feldherr, genau wie Scipio und Caesar. Und jetzt ist er unser Kaiser. Bei Jupiter und Mars, wie schnell sich doch alles verändert!« Das war wirklich eine Sensation. Fast so, als hätte in einer Schachpartie die schwarze Armee die weiße Armee besiegt und den weißen König getötet. Und plötzlich arbeitet sich ein weißer Bauer irgendwie an die Spitze hoch und wird zum neuen schwarzen König. Einige Jahre später trafen sich Cassia und Herodias wieder, und diesmal hatte Herodias verblüffende Neuigkeiten. »Weißt du schon das Neueste?« fragte sie. »Nein«, sagte Cassia. »Was ist los?« »Nun, du weißt bestimmt, dass nach Septimius Severus Tod sein Sohn Caracalla zum Kaiser ernannt wurde und...« »Wer weiß das nicht?« unterbrach Cassia sie. »Ist doch schon ein Jahr her, ein alter Hut.« »Ach, lass mich doch ausreden, denn du weißt garantiert nicht, was Caracalla gerade getan hat. Er hat allen im Reich das römische Bürgerrecht verliehen, außer Sklaven natürlich. Das heißt, jeder freie Mensch im römischen Reich ist jetzt Römer.« Cassia war fassungslos. »Du meinst, die Griechen sind jetzt Römer und die Juden ebenfalls?« »Genau«, Herodias nickte. »Und die Karthager auch?« »Da soll noch jemand durchblicken«, sagte Cassia. »Bei Jupiter und Mars, wie schnell sich doch alles verändert!«